Zur Unterstützung der Antwort eines Sprechers des TVJK-Außenministeriums vom 15. Juni und der Stellungnahme eines Sprechers des Verteidigungskomitees der TVJK vom 19. Juni veröffentlichte am 20. Juni die Vereinigte Gewerkschaft der Werktätigen der peruanischen Nationalen Gesellschaft für Gesundheitspflege der Kinder eine Erklärung, in der sie die feindselige TVJK-Politik der USA scharf kritisierte. Javier Gradin, Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten der Breitenfront Perus, nahm jüngst eine Stellung, in der er die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der TVIAK bekritzelte.